Zum 52. Jahrestag der Arbeitsaufnahme des großen Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas brachten am 14. Juni die Zeitungen verschiedener Länder Sonderbeiträge und Artikel. Die iranische Zeitung Iran News, die pakistanische Election Times und die bangladeschische Dainik Prabhat schätzten in ihren Beiträgen unter verschiedenen Überschriften, wie der Staatsführer Kim Jong-il und die Partei der Arbeit Koreas die Geschichte der Führung der Partei durch Kim Jong-il hoch, der die Partei der Arbeit Koreas zu einer revolutionären Partei von Juche und zu einer würdevollen mittelischen Partei aufgebaut hat. Die iranische Zeitung Iran News druckte ein Bild von Kim Jong-il ab.